Good morning, my friend. Guten Morgen, meine Freunde. Have you digested yesterday's devotional already? Habt ihr schon die Andacht von gestern verdauen können? Let's go to the scripture that everybody knows about the baptism of the Holy Spirit. Schaut, lasst uns nun zu der Schriftstelle gehen, die alle kennen, wenn es zu der Taufe im Heiligen Geist kommt. The day of Pentecost. Weil als das an Pfingsten passiert ist. When it actually the Holy Spirit was poured out, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, it was Peter who quoted that prophetic scripture. Da war es Petrus, der diese prophetische Schrift zitierte. Peter said, "Guys, what's happening here is the fulfillment of the prophecy of Joel chapter 2." Weil Petrus sagte, hey Leute, was da passiert, ist die Erfüllung vom Propheten Joel. Well, let's see what Joel actually said. Okay, lasst uns sehen, was Joel wirklich gesagt hat. See if Joel said that you will be baptized in the Holy Spirit and everybody will speak in language. Lasst uns sehen, ob Joel gesagt hat, dass wir im Heiligen Geist getauft werden und alle in Sprachen reden. We already saw that Jesus never said you will speak in tongues, but he said you will receive power. That was the emphasis of Jesus. Und wir haben schon gesehen, dass der Schwerpunkt von Jesus war, dass wir Kraft empfangen werden, nicht, dass wir in Sprachen reden. Acts 1:8, that was his emphasis. Und das steht in Apostelgeschichte 1:8, das ist sein Schwerpunkt. Und was sagt also der Prophet Joel? Look what Joel 2:28. Schau, was Joel 3:1 sagt. And it shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit on all. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Your sons and daughter shall prophesy. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Your old men shall dream dreams and your young men shall see. Eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Maidservants and maidservants, I will pour out my spirit on those. Und auch über die Knechte und Mägde will ich jenen Tag meinen Geist ausgießen. This is the scripture that Peter. Das ist die Schriftstelle, die Petrus zitierte. So this is what Peter said, what happened at the baptism of the Holy Spirit. It's a fulfillment of this prophecy. Und das ist, was Petrus sagte, was an dieser Taufe im Heiligen Geist passiert ist. Das ist der Schwerpunkt dieser Prophetie. It says you shall speak in tongues. Und sag mir, wo das Joel sagt, wir werden in Sprachen reden. How come that we said this is the evidence, but neither Jesus nor Joel said it? Und wie kommt es dann, dass wir sagen, das ist der Beweis, wenn weder Jesus noch Joel das gesagt hat? Und da ist das Problem. The problem that once again we've built a theology on some experience and not on the written word of God. Wir haben schon wieder eine Theologie rund um eine Erfahrung aufgebaut und nicht auf dem geschriebenen Wort Gottes. So what do I want to see when people are baptized in the Holy Spirit? Also was möchte ich sehen, wenn Leute im Heiligen Geist getauft werden? I want to see a life so powerfully transformed that they are true witnesses. Ich möchte ein Leben sehen, das so kraftvoll verändert wird, dass sie richtige Zeugen sein können. I want them to have prophetic words, prophetic dreams and prophetic visions. That's what Joel said. Ich möchte, dass sie prophetische Worte, prophetische Träume und prophetische Visionen haben. Das ist, was Joel sagte. Do a little study. Studiert ein wenig die Schrift. What you will find? Und wisst ihr, was ihr herausfinden werdet? When the Holy Spirit, when people were baptized in the Holy Spirit in the Acts of the Apostles. Wenn die Leute in der Apostelgeschichte im Heiligen Geist getauft worden sind. Yes, they did speak in tongues. Ja, dann haben sie in Sprachen gebetet. Over and over and over again, the Bible says they spoke in tongues and prophesied. Aber immer und immer wieder sagt die Bibel, sie haben in Sprachen geredet und prophezeit. Very interesting that it actually says that they did both of those things. Es ist doch sehr interessant, dass die Bibel immer wieder betont, dass sie beides getan haben. You know, we must stop putting such limitations on the baptism of the Holy Spirit. Und wir müssen aufhören, eine solche Begrenzung auf die Taufe im Heiligen Geist zu setzen. Because the biggest problem with this is this. Weil das größte Problem mit dem ist das. That all we want is to people to let some noise come out of the mouth that sounds like another language, you'll be already happy. Ist das alles, was wir wollen, ist, dass die Leute ein paar Töne vor sich geben, das tönt, wie das Sprachenreden und dann sind wir glücklich. Denk darüber nach. Not enough. Das ist nicht genug. How about teaching people that the baptism of the Holy Spirit has the primary purpose of power to be a true testimony of Jesus. Wie wäre es, wenn wir den Leuten lehren würden, dass der wesentliche Grund der Taufe im Heiligen Geist ist, dass wir ein Zeuge für Jesus sein können? Prophetic dreams to be activated, visions and dreams to be activated. Und dass prophetische Worte, Träume und Visionen aktiviert werden können. And then you will also speak in new tongues. Und dann wirst du auch in neuen Sprachen sprechen. People would pursue something completely different than just a little language experience. Und dann würden die Leute ganz etwas anderes erwarten und nachjagen, als nur eine kleine Erfahrung in anderen Sprachen zu reden. Und das macht mich traurig. I've been to so many places where there is so much pressure on people that they have to speak in tongues. That's the evidence. Ich bin zu so vielen Orten gegangen, wo so viel Druck auf dieses Sprachenreden gesetzt wurde. Und ja klar, ich spreche in Sprachen jeden Tag. If it's super important to speak in tongues. Und ja, ich glaube, es ist so wichtig, in Sprachen zu reden. I believe that the language of the Holy Spirit is beautiful. Und ich glaube, dass die Sprache im Heiligen Geist ist wunderschön. I believe that we made a mistake by limiting the baptism in the Holy Spirit. Aber ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir die Taufe im Heiligen Geist limitieren. We'll keep going a little bit. Wir werden weiterfahren. But not aber nicht heute. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.